so mehr so freakmäßig. Die haben uns eingeladen, weil sie gemerkt haben, sie haben jetzt irgendwie Power in die Drumweiler zu machen und sie wollten frisches Blut haben. Das Ergebnis haben sie halt irgendwie in Köllerbach in so einer Kneipe drauf, in so einem Saal, haben dann mit einer gesprochen oder so, und das Ergebnis war nicht das, dass wir die Drum weitergemacht haben, sondern dass wir uns der Alban aus der Drum gekrallt haben. Der Alban bei uns weitergemacht hat. Ne? Mhm. Aber das war für mich so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, Püttlinger und Köllerbacher machen überhaupt irgendwas zusammen. Vorher waren das so eine total voneinander getrennte Szene. Mhm. Von den Püttlinger Freaks weiß ich nur vom Henner, dass der noch Köllerbach ins Jugendzentrum kommt. Ne? Aber so, da war ich endlich mal mitgekriegt. Ne? Du hast vom Jugendzentrum sozusagen nichts mitgekriegt? Zwei oder drei Mal. Insgesamt. So. Wo haben ihr euch denn getroffen? In Püttlinger? Bei den Leuten Henner, beim Henner. In erster Linie beim Henner. Ne? Und da waren halt die Rocker und was weiß ich. Aber das war so das war so offen zugänglich. Verstehst du, beim Mike Schwistek war es halt, muss die Zeit überlegen, dass man alle bei den Eltern gewohnt. Ja, klar. Und die haben halt alle Dauer mit drauf gehalten. Das war doch ganz klar. Und der einzige Ort, wo es wirklich schonungslos abgehen konnte, das war damals Anne. So der Kulturblogger drin, der Problem ist, keiner kommt, hat irgendwas geguckt oder was weiß ich. Und ich erinnere mich daran, das war also wirklich total abgetrennte Szene. Und es gab also am Anfang auch von der Püttlinger aus totales Misstrauen gegen die Köllerbacher. Weil sie immer nicht die Köllerbacher, das sind die super cool. Ne? Das war so. Ne? Und haben die sich auch euch gegenüber so gern? Nee, ich meine, wenn du heute überlegst, was ist mit dem Alban? Ist der Alban ein super cooler oder nur ängstlicher? Ja. Also ich meine, du konntest auf der Perspektive, wie du da 18, 19 bist, du nimmst so Leute wahr und die sind zurückhaltend. Ne? Und von halt auf sich, was weiß ich, irgendwelche Sprüchdruck oder so, eine Hälfte, die für cool in Wirklichkeit ist, das ja nur so, da versucht sich gegen anderen abzukrampen, so und zu sagen, ne, passt mich nicht oder also, mir war das ja nicht. Ne? Jedenfalls ist aber zu dem Zeitpunkt, so haben wir mehr gelacht durch die Köllerbacher und der Püttlinger. Das war auch so der Zeitpunkt, wo ein Püttlinger das Jugendzentrum aufgemacht hat. Wann hat das Püttlinger Jugendzentrum aufgemacht? Da gab es auch noch die Urks zum Beispiel. Da sind die Leute, ach so, haben wir da Köller bei Jungs und Urks. Also Püttlinger Alternative Verein ist entstanden durch Püttlinger, die Idee. Püttlinger Alternative Veranstaltungsgruppen, wie ist das? Ah ja. Also wir haben nicht auch noch mitgehört, ne? Englisch rum, mach was los mit uns. 79. Was ist denn das? Es sind ein neuer Verein in Püttlingen, gegründet von Jugendlichen. Ist unabhängig von Parteien, Institutionen. Eigeninitiative. Weil wir glauben, dass das Freizeit- und Kulturangebot für Jugendliche in Püttlingen nicht ausreichend ist. Dass es kaum Veranstaltungen gibt, die für uns interessant sind. Ich würde sagen, dass du das dort mitholen kannst, aber bitte dann bei Gelegenheit nochmal zurück, wenn wir das dann halt das mein Material fragen. Ja. Wo es ruhig mit, wenn vielleicht irgendwas dabei, was du dort brauchen kannst. Also, ja. Hart und heavy, dunkel, 30.06. A-Klönschwurf-Produktion. Eine A-Klönschwurf-Production. Linus, wer war das? Lang ist das für mich. Das war mein Name in der Orbs am Schluss. Linus von Pelt. Ja, da war noch die ganze Vorlage. Works.